Toomey setzte sich, er nahm den Strohhut ab und legte ihn auf den Schoß. »Wie hoch sind Ihre Gebühren?« Das kam im Tonfall des Yankees. 50% dessen, was ich für Sie rausschlage. Wenn ich nichts kriege, $25.« Er hatte die kleine Tafel des Antwortmanns nicht vergessen, und er, Phil, hoffte darauf, allen möglichen Sorten von Leuten Antworten geben zu können, angefangen mit dem Mann vor ihm. »Klingt anständig«, sagte Toomey. »Folgendes. Die Bank will mich rausschmeißen und die Farm zwangsversteigern. Aber ich habe hier ein Schreiben.« Er zog es aus der Brusttasche der Latzhose und schob es über den Tisch, wo drin steht, dass ich 90 Tage Frist habe. Der Kerl von der Bank sagt, das ist null und nichtig, wenn ich die letzte Zahlung nicht geleistet habe. »Und, haben Sie?« »Alles, bis auf $10. Die Frau war einholen gegangen, verstehen Sie? Deswegen war ich ein bisschen klamm.« Phil konnte es kaum glauben. »Soll das heißen, dass Ihnen die Bank bei einem Fehlbetrag von $10 die Farm wegnehmen will?« »Der Bankheini sagt's jedenfalls. Meint, die könnten die versteigern. Obwohl ich glaube, dass sie längst wen als Käufer haben.« »Na, das wollen wir doch mal sehen«, sagte Phil. »Im Moment habe ich keine $25, Anwalt Parker.« Sally Ann kam mit einem Becher Kaffee aus dem Nebenzimmer. Sie trug ein dunkelblaues Kleid mit einer Trägerschürze in einem helleren Ton. Ihr ungeschminktes Gesicht strahlte. Die blonden Haare hatte sie zurückgebunden. Toomey war wie vom Donner gerührt. »Wir übernehmen Ihren Fall, Mr. Toomey«, sagte sie, »und weil es unser erster ist, werden wir nichts berechnen, wie auch immer er ausgehen mag. Stimmt's nicht, Phil?« »Aber sicher«, sagte Phil, wenngleich er sich auf die $25 gefreut hatte. »Wie lautet der Name von dem Bankheini?« »Mr. Lathrop«, sagte Toomey und verzog dabei das Gesicht, als hätte er in etwas Saures gebissen. »First Bank. Er ist leitender Kreditberater und für Hypotheken zuständig.« Noch am gleichen Tag stellte sich Phil bei der First Bank von New Hampshire vor und erkundigte sich bei Mr. Lathrop, ob seine Vorgesetzten wohl Freude an einem Artikel im Union Leader hätten, der sich um ein grausames Kreditinstitut drehe, das einem Farmer mitten in der Wirtschaftskrise mickriger $10 wegen den Grundbesitz wegnehme. Nach einer Diskussion, die teilweise recht hitzig verlief, schwante Mr. Lathrop allmählich, was da auf ihn zukam. »Ich bin versucht, Sie sowieso vor Gericht zu bringen«, sagte Phil aufgeräumt. »Unlautere Geschäftspraxis, Schmerzensgeldklage, Finanzbetrug.« »Das ist ungeheuerlich«, sagte Mr. Lathrop. »Sie würden niemals gewinnen.« »Vielleicht nicht, aber die Bank würde so oder so verlieren. Ich denke, 500 Mr. Toomeys Konto gut geschriebene Dollar würden die Angelegenheit zu einer einvernehmlichen Zufriedenheit beider Seiten erledigen.« Lathrop jammerte und schimpfte, aber das Geld wurde letztlich bezahlt. Toomey bot an, die Hälfte davon rüberzuschaufeln, wie er sagte, aber Phil, in Übereinkunft mit Sally Ann, lehnte ab. Er nahm $25 an, weil Toomey darauf bestand, und musste dabei wieder an den Antwortmann denken. Die Neuigkeiten machten die Runde, sowohl in Curry als auch in den umliegenden Gemeinden. Phil fand heraus, dass etliche Banken mit den gleichen Zahlungsfristschwindeleien arbeiteten, um Farmen zwangsversteigern zu lassen. In einem Fall war ein Farmer im benachbarten Hancock 3 Monate, bevor er seine Hypothek abbezahlt hatte, mit $20 zu knapp dran gewesen. Seine Farm wurde zwangsversteigert und dann für $12.000 an eine Baugesellschaft verkauft. Phil strengte in dieser Sache eine Klage an und schlug für den Farmer $8.000 heraus. Nicht der volle Wert, aber besser als gar nichts, und die Presseberichterstattung war Gold wert. Bis 1939 war seine kleine Praxis general überholt worden, neue Dachschindeln und ein frischer Anstrich. Sie strahlte, wie Sally Anns Gesicht. Als die Sunoco-Tankstelle pleite ging, kaufte Phil das Grundstück und heuerte einen Mitarbeiter an, der gerade sein Jurastudium beendet hatte. Sally Ann wählte eine Sekretärin aus, schlau, aber nicht mehr ganz jung und eher farblos, die ihm außerdem als Empfangsdame half, seine Fälle auf Annehmbarkeit zu prüfen. Bis 1941 schrieb sein Geschäft schwarze Zahlen. Die Zukunft sah vielversprechend aus. Dann, 4 Jahre und 2 Monate nach Phils Begegnung mit dem Mann unter dem roten Schirm am Straßenrand, griffen die Japaner Pearl Harbor an.